Queen kommt zurück. Und zwar einen ganz großen Stil. Koks ist toter als tot. Und das ist Schoko aus dem Erzgebirge in Deutschland. Die ersten beiden kosten dasselbe. 300 pro Gramm sind Freundschaftspreise. Aber der hier ist ein bisschen auffälliger. Der hier kostet 500 pro Gramm. Aber wenn du ihn schießt, weißt du, warum du was drauf gezahlt hast. Nein, nicht! Was up, du Aschke? Versteht man da nicht unsere Sprache? Was? Unsere Sprache, du Wichser! Sprichst du sie nicht? Doch. Dann verstehst du auch, was ich sage. Ja, ja. Beschreibe, wie Marcellus Wallace aussieht. Was? Sag noch einmal was! Ich warne dich! Ich warne dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher! Wag es auch nur noch ein einziges Mal was zu sagen! Er ist schwarz! Und weiter? Er hat eine Glatze! Sieht er aus wie eine Schlampe? Was? Sieht Marcellus aus wie eine Schlampe? Nein! Versuchst du ihn dann zu ficken wie eine Schlampe? Doch, das hast du! Ja, das hast du, Brad! Nein, nicht! Ich glaube, ich habe in die Hosen gekackt. Was ist denn?